Als die Frau des chinesischen Philosophen Zhuangzi starb, trommelte er auf einem Bottich herum und sang, denn der Tod war für ihn nur ein Übergang von vielen, so zumindest die Legende. Rund 2,5 Jahrtausende später saß der Klangkünstler Arsenije Jovanović nachts in seinem Haus an der kroatischen Küste und klopfte gegen eine Teetasse. Das Ergebnis heißt Zhuangzis Cup of Tea und damit herzlich willkommen zur Klangkunst im Deutschlandfunk Kultur. Zhuangzis Cup of Tea besteht ausschließlich aus Klängen von Küchenutensilien. Doch ist diese Information überhaupt relevant? Beschränkt sie nicht vielmehr die Vorstellungskraft der Hörer? Möglich, antwortet der Klangkünstler. Doch dieses Wagnis gehe ich hiermit ein. Arsenije Jovanović, 1932 in Belgrad geboren, ist Komponist, Autor und Theatermacher. Er lehrte Schauspiel in Belgrad, leitete das dortige Nationaltheater und das Bitev-Theater, komponierte für den Film, unter anderem für den amerikanischen Regisseur Terrence Malick. Als Radiokünstler hat Jovanović zahlreiche Preise erhalten, darunter den Prix Italia, den Premios Onda und den New York Festivals Award. Für Deutschland Radio Kultur komponierte er zuletzt Archipelago Prospero von 2006. Im zweiten Teil dieser Sendung bringen wir sein Hörstück Ma Maison von 1993. Zunächst aber hören Sie Zhuangzis Cup of Tea von Arsenije Jovanović. Thank you.

Sie hörten Zhuangzi's Cup of Tea von Arsenije Jovanovic. Produktion Deutschlandradio Kultur 2017. Diese Sendung können Sie ab sofort nachhören auf unserer Webseite deutschlandfunkkultur.de im Bereich Hörspiel und Feature und in der DLF-Audiothek. Zhuangzi's Cup of Tea besteht ausschließlich aus Klängen von Küchengeräten aus dem Haus von Arsenije Jovanovic. Das ist eine besondere Form des Minimalismus für einen Künstler, der sich ansonsten oft über das Reisen definiert hat. Sein Segelboot Galliola ist die Hauptfigur von vielen Arbeiten Jovanovics. Im zweiten Teil der heutigen Sendung bringen wir nun eine Arbeit, die sich mit der Heimkehr von einer solchen Reise auseinandersetzt. In Ma Maison, entstanden 1993 für das Atelier de Création Radiophonique von Radio France, beschreibt Jovanovic das Gefühl, vertraute Klänge nach langer Abwesenheit mit frischen Ohren wahrzunehmen. Daraus entstanden für den Klangkünstler Assoziationen mit der Vergangenheit und Fantasien zu zukünftigen Reisen. Sie hat er zu einem Hörstück verarbeitet. Hören Sie Ma Maison von Arsenije Jovanovic in leicht gekürzter Fassung. Bitte.